Schäfer unterwegs. Hörstück von Gregor Glogowski. Erstes Tagebuch der Musikkonkret. Erstes Tagebuch der Musikkonkret. 1948 bis 1949. Kapitel 1. Bedürfnis nach Unausgesprochenem. Februar 1948. Der Ortswechsel lässt mich vergessen, was mich belastet. Ohne Erinnerungen, ohne Sorgen fühle ich mich von tiefer Unruhe erfüllt. Ideen suchen andere Ausgänge als Worte. Ta-la-la-la-la. Ta-la-la-la-la. Ta-ta-bum. Pfeifen, Schnee, Schwaden von vollkommener klanglicher Fülle. Keinerlei Wille, etwas daraus zu folgern. Auf dem vom kalten Wind heimgesuchten Plateau, am obersten Ende des Schlepplifts, laufen die Eisenbügel um das Rad, nachdem sie über den vereisten Schnee gekratzt haben. Die Kreiselbewegung dieser Mechanik verletzt den kristallinen Frost. Und doch müssen diese Dinge sich zwangsläufig aufeinander einstimmen. Eine ungleichartige Welt lässt uns keine Ruhe. Die Menschen von heute kehren mittels Schleppliften, Raupenfahrzeugen, ultraleichten Legierungen zur Natur zurück. Perfekt ausgerüstet, mit Schuhen aus Chrom, Handschuhen aus Asbest und in Nylon gekleidet, genießen sie die makellos reine Luft der Berge. Sie stehen zwischen zwei Feuern, die sie zugleich verbrennen und vereisen. Das auszudrücken, muss man versuchen. Paris, März 1948. Dumont, ich gehe zur Geräuschabteilung des französischen Rundfunks. Es ist amüsant, dass eine Verwaltung sich mit Lockpfeifen für Vögel beschäftigt und deren Erwerbung mit einem ordnungsgemäß registrierten Begleitschein versieht. Es gibt keine Geräusche ohne damit verbundenen Text. Nicht wahr? Nicht wahr? April. Meine Holzstückchen sind lächerlich. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Ich bräuchte eine Werkstatt. Die regelmäßigen Gäste des Experimentalstudios, die sich über meine Überspanntheiten nicht mehr wundern, finden mich diesmal störend. April. Außerdem sind diese Geräusche alle identifizierbar. La cloche. Kaum hört man sie, evozieren sie Glas, Glocke, Holz, Gong, Eisen. Ich wende mich von der Musik ab. La cloche. Le roi. Le gong. Le fer. Le fer. Lokomotiv. Das Roll. Le. Avion. Akkordeon, Akkordeon, Akkordeon, Akkordeon. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre bureau, m'a-t-on dit, il y a une inscription. Spécialiste s'abstenir, c'est vrai? Non. C'est la légende. Legend brings. Bah, dans mon bureau, il y a une inscription en chinois, qui est d'ailleurs fausse. 18. April. Man kann nicht an zwei Orten zugleich sein. Ich muss mich zwischen Studio und Tonkabine entscheiden. Dorthin habe ich mich schließlich geflüchtet. Eine Scheibe schützt mich vor dem Studio. Ich befinde mich inmitten von Plattenspielern, dem Mischpult, den Potentiometern. Ich fühle mich leidlich beruhigt. Ich agiere mittels indirekter Elemente. Ich lausche ihrer. Ich betätige die Klangobjekte nicht mehr selbst. Wirkung. Ich lausche ihrer Wirkung am Mikrofon. Gleichwohl verleiht mir das Gefühl der Sicherheit, das ich in der Tonkabine empfinde, die Kraft, die Experimente, von denen ich nichts mehr erwarte, noch ein paar Tage fortzusetzen. Ende April. Worin besteht die Erfindung? Wann hat sie stattgefunden? Ich antworte ohne zu zögern, als ich an den Klang der Glocken gerührt habe. Den Klang vom Einsatz zu trennen, war der auslösende Akt. In diesem eigentlich schöpferischen Einwirken auf das Klangmaterial war die ganze konkrete Musik im Keim enthalten. Ich habe keinerlei besondere Erinnerung an den Augenblick, in dem diese Klangaufnahme gemacht wurde. Die Entdeckung verlief zunächst unbemerkt. Ich danke meiner Sturheit. In kinematografischer Vorwegnahme sehe ich mich wie in einem Hollywood-Film von 12 Dutzend Plattenspielern am Rund, jeder mit einem Ton. Le tout a traité comme une entente. Kapitel 2. Diabolus in Mechanica. 5. Mai. Ich senke den Tonabnehmer auf den Beginn einer bestimmten rhythmischen Einheit. Ich hebe ihn genau am Ende. 10. Mai. Jedes Klangphänomen kann folglich, genau wie die Wörter der Sprache, als seine relative Bedeutung oder als seine eigentliche Substanz verstanden werden. Solange die Bedeutung überwiegt und man mit ihr spielt, handelt es sich um Literatur und nicht um Musik. Aber wie ist es möglich, die Bedeutung zu vergessen, das Eigentliche des Klangphänomens zu isolieren? 2 Schritte gehen dem voraus. Ein Element wahrzunehmen, es als sich selbst zu hören, seiner Textur, seines Materials, seiner Farbe wegen. Es wiederholen. Wiederholen Sie 2-mal dasselbe Klangfragment. Es ist kein Ereignis mehr, es ist Musik. 15. Mai. Dieser kompositorische Ansatz, mit experimentellem Klangmaterial entnommenem Material, nenne ich als konstruierten Begriff Musik konkret, um deutlich die Abhängigkeit zu benennen, in der wir uns befinden. Nicht mehr in Bezug auf im Voraus entworfene Klangabstraktionen, sondern auf konkret existierende Klangfragmente, die als definierte und vollständige Klangobjekte angesehen werden. Selbst und vor allem, wenn sie sich den elementaren Definitionen der Musiklehre entziehen. 4. Juni. Es gibt kein Instrument, um konkrete Musik zu spielen. Oder man muss sich eine gewaltige Maschine kybernetischer Art vorstellen, die imstande ist, Millionen von Kombinationen gerecht zu werden. Kybernetischer Art vorstellen. Und so weit sind wir nicht. 6. Juni. Jetzt, wo die Anfangsschwierigkeiten überwunden sind, kann eine endgültige Arbeit begonnen werden. Seit 4 Monaten liegt so viel Material vor, dass allein dessen Auswertung gleich viel Zeit beanspruchen könnte. Über 500 Platten bilden das Ausgangsmaterial, bilden ein Erz, das es zu raffinieren gilt. Das macht mir durchaus Sorgen. Was wird die Rundfunkverwaltung über die Vergeudung von Platten, über die anscheinend verlorene Zeit, über die Symphonie denken, die nicht einmal begonnen ist? In einem Studio liegen immer alte, aufgegebene Platten herum. Die Platte, die mir in die Hände fällt, enthält die gekünstelte Stimme von Sacha Guitry. Sur tes lèvres, sagt Sacha Guitry. Aber die Aufnahme wurde vom Husten des Scriptgirls unterbrochen, was erklärt, weshalb die Platte aussortiert wurde. Ich nehme die Platte an mich, lege den ausgesprochen friedlichen Rhythmus eines braven Schleppkarns auf einen anderen Plattenteller und dann auf zwei weitere Plattenteller, was mir in die Hand fällt. Eine amerikanische Akkordeon- oder Mundharmonika-Platte und eine balinesische Platte. Dann folgt ein virtuoses Stück mit 4 Potentiometern und 8 Schaltern. Kapitel 3. Abwesende haben nicht immer Unrecht. Ich möchte Ihnen gleich sagen, welch tiefe, grundlegende Ergriffenheit ich beim Hören empfunden habe und die noch in mir nachwirkt, ähnlich jenen erschütternden Träumen, die wir erst lange nach dem Erwachen verlassen und nie vollständig vergessen. G. M. Meine Damen und Herren, auf diese Weise kann man den kompositorischen Ansatz zusammenfassen, der hier übernommen wurde. Gegeben sind die Fragmente A, B, C, D, die nach abnehmender Dauer ausgesucht wurden, von denen jedes, vereinfacht gesagt, an einen Vierviertel-, Dreiviertel-, Zweivierteltakt und einen Ganztakt erinnern kann. Dann Elemente E, F, G, die punktuellen Charakter haben. Eine Serie A, B, C, D, E, F, G hätte wahrscheinlich keinerlei expressiven Charakter. Die Natur wiederholt nie zweimal dasselbe. Das Wort Musik konkret ist in der Terminologie unserer modernen Kultursprache. Es wäre seltsam, wenn konkrete Musik sich vom Aufriss eines Geometers ausgehend aufbauen ließe. Annähernd von der gleichen Berühmtheit wie das Wort abstrakte Malerei. Das Ohr. Und die Eingebung, die es leitet, ist empfänglich für Zahlenkombinationen, die erheblich komplexer und irrationeller sind als die dieses Schaubilds. Der Artikel Polyphonie enthielt ein weiteres Schema, das die beiden Musiken und ihre symmetrischen Vorgehensweisen einander gegenüberstellte. Wir haben heute übliche Musik, die sogenannte abstrakte, Musik im technischen Phase 1, Konzeption, geistig. Phase 2, Niederschrift, beziffert. Phase 3, Ausführung, instrumental. Vom Abstrakten zum Konkreten. Die Freude, den Erfinder neue Musik, die sogenannte Konkrete. Phase 3, Komposition, materiell. Phase 2, Skizzen, experimentieren. Phase 1, Materialien, bereitstellen. Vom Konkreten zum Abstrakten. Ich stelle Ihnen Herrn Pierre Schaeffer vor. Ich war der Gefangene meiner geschlossenen Gesang. Der Zufall will es, dass die Maschine, die den Ton in die Platte schneidet, ein Mechanismus ist, der sein eigenes Symbol zeichnet. Die Spirale des Schneidkopfs ist nicht nur die materielle Verwirklichung, sondern Sichtbarwerden der vergehenden Zeit, der vergangenen Zeit, die nie wiederkehrt. Wenn der Schneidkopf seinen Zauberkreis in sich schließt, können zwei Dinge geschehen. Entweder ist es eine Panne und der leichtfertige Techniker wird, wenn er es bemerkt, die Maschine beschädigt finden und der Schneidkopf hat die Platte bis zum Kern zerkratzt. Denn jede Platte hat einen metallenen Kern, der bald erreicht wird, sobald die dünne Lackschicht durchdrungen ist. Oder er wird es absichtlich getan haben und er wird, sobald die Rille sich in den Schwanz gebissen hat, den Schneidkopf abheben und ein Klangfragment isoliert haben, das keinen Anfang und kein Ende mehr haben wird. Flüche und Schreie, Pferdegewieher, das Aufeinanderprallen von Waffen, pöbelhafte Worte und Worte des Entsetzens haben sich plötzlich isoliert und gehärtet, haben sich von der Geschichte getrennt und stapeln sich vereist im Durcheinander des Vergessens. Die Wärme einer Hand macht sie weich. Man wirft sie wie Steine. Ein paar Sätze zur Biografie von Herrn Pierre Schaeffer. Er ist in Nancy geboren, Jahrgang 1910. Kapitel 5. Inkompetenz der Musiker. Viel gebildeter Mann, der damit wandte ich mich, wenn auch nicht von der konkreten Musik, so doch zumindest von ihren künftigen Möglichkeiten ab. Es war eine neue Quelle des Erfindens erforderlich. Und er ist der Organisator. Das Erfinden bewegte sich jetzt nicht mehr auf der Ebene des Experiments, sondern der Reflexion. Es war keine Frage des Handhabens mehr, sondern der Methode. Ein sehr einfaches und sehr allgemeines Schaubild wird das leicht zeigen. Setzen wir tatsächlich den Fall, dass wir von einer beliebigen Form ausgehen, die symbolisch durch eine Zeichnung dargestellt wird. Die Koordinaten dieser Kurve sind sehr unbestimmt. Sie können die Zeit sein in der Abszisse und die Stimmlage in der Ordinate. Das wäre dann ein melodisches Schaubild. Was aber folgt, ist so allgemein, dass es wirklich auf jede Form anwendbar ist, das heißt, auf jede Entwicklung eines Elements, das sich in Abhängigkeit von einem anderen verändert. Das würde im Raum ebenso gelten wie in der Zeit, wenn es sich anstelle von Zeitfunktionen, wie es bei der konkreten Musik der Fall ist, um räumliche Funktionen handeln würde, wie es bei einer körperlichen Anwendung dieser Theorie der Fall sein könnte. Wenn ich die Analyse und die Synthese auf eine subtilere Ebene bringe, eine mikroskopische oder unendlich kleine Ebene, so werden meine Arrangements und Zusammenstellungen mehr sein als Veränderungen. Ich werde Verwandlungen erhalten. Ich werde über die Form hinaus Macht auf die Materie selbst ausüben können. Eine geschlossene Rille bewegt sich in der Größenordnung von einer Sekunde. Wenn meine Analyse in der Größenordnung von Zehntelsekunden erfolgt, ändert das alles. Alles kann unerkennbar werden. Auf dieser Ebene wird die Glocke zur menschlichen Stimme, die Stimme zur Geige und die Geige zum Meeresvogel. Gelegentlich hielt ich es für richtig, mit den Lachern zu lachen. Späteren Komponisten der sogenannten elektronischen Musik wesentliche Anregungen bezogen haben. Ich gebe Herrn Pierre Schaeffer, der uns damit überrascht, dass er seinen Vortrag deutsch hält, das Wort. Je donne la parole à Monsieur Schaeffer. Monsieur Schaeffer, die Leute lieben die einfachen Dinge, gewürzt mit ein bisschen Logik. Da Sie ja die konkrete Musik erfunden haben, nimmt man an, dass Sie darüber sprechen werden. Da irrt man sich. Kapitel 6. Viele Berufene und wenige Auserwählte. Symphonie pour un homme seul. Alle Musiker, die wir bis jetzt zu uns gewunken hatten, haben sich angesichts einer mit vielen Schwierigkeiten gespickten und von den Stacheldrähten der Technik abgeschotteten musikalischen Unternehmung praktisch entzogen. Komponisten, Dirigenten, Virtuosen waren durch das Studio gezogen. Schließlich kam ein junger Komponist, Preisträger des Konservatoriums mit achtbarer Vorgeschichte. Er hatte in der Messiaen-Klasse gearbeitet, der sofort konnte. Ein Pianist und vor allem Schlagzeugvirtuose. Eine zerbrechliche Erscheinung machte ihn anfällig für Heftigkeit. Ein Machtinstinkt. Recht charakteristisch für seine Generation, trieb ihn zum maximalen Bruch, zum Minimum an Melodie und Harmonie. Pierre Henry, der für ein Probetreffen einberufen war, betrat das Studio nach so vielen anderen. Er kam als mutmaßlich kurzer Besucher und sollte es nicht mehr verlassen. Die Symphonie pour un homme seul begann durch die Freundschaft zweier Zurückgezogener. Wieder einmal stand ich kurz davor, alles aufzugeben, wie am Tag der Schlepplifte und Lockpfeifen. Das Vorhaben auf Papier sollte kleiner werden, die Worte verschwinden, sollten zu Signalen, Symbolen und Musik werden. Ich war gezwungen, das Klangmaterial im makroskopischen Zustand zu behandeln. denn ich verfügte nur über 6 einfache Plattenspieler. Anstatt es mit dem geschlossenen Rille-Effekt zu übertreiben, dessen ich mich jedoch ausgiebig bedienen konnte, war ich dazu veranlasst, an langen Fragmenten zu arbeiten, an Sequenzen von jeweils mehreren Sekunden, die keinem sehr gegliederten Zustand des Klangmaterials entsprachen. Ich suchte nach bestimmten akzeptablen Bezügen zwischen diesen Sequenzen. Im Menschen. Atemelemente, Stimmenfragmente, Schreie, summende Stimmen, gepfiffene Melodien. Außerhalb des Menschen. Schritte oder Entsprechungen, Türen schlagen, Schläge, präpariertes Klavier, Orchesterinstrumente. Kapitel 7: Die roten Etiketten. Das Material der konkreten Musik ist der Klang im ursprünglichen Zustand, so wie ihn die Natur liefert, wie ihn die Maschinen festhalten, wie ihre Bedienung ihn umwandelt. So sehr darum, uns vor einem Publikum zu äußern, sondern darum, es dazu anzuregen, das Objekt zu berücksichtigen. Vielleicht ist es das Objekt, das uns etwas zu sagen hat. Für die griechischen Philosophen beginnt mit der Idee der Verfall. Für sie besteht die Tragödie der Welt darin, die Welt dem Chaos zu entreißen. Die Welt zu retten bedeutet, eine Form zu schaffen. Existierendes zu schaffen, das dem Nichts entrissen ist. Ist das Musik? Ist das Musik? Ist das Musik? Ist das Musik? Ich antworte. Ich antworte im Zweifel ja. Im Zweifel ja. Wenn es auch kein Werk aus dem Objekt heraus gibt, gibt es dann nicht ein Werk des Subjekts in dem Umstand, dieses Klangelement aus dem chaotischen Umfeld zu abstrahieren und auf diese Weise subjektiv eine Form daraus zu ziehen? Das ist, sagt der Analytiker, eine weitere Art, die Zeit zu retten, also Musik zu schaffen. Ich gehe noch weiter. Das konkrete Experiment in der Musik besteht darin, klangliche Objekte nicht mehr mit dem Spiel der Zahlen und der Sekunden des Metronoms, sondern mit den dem Kosmos entrissenen Zeitfetzen zu gestalten. Ich gehe noch weiter. Zweites Tagebuch der konkreten Musik, 1950 bis 1951. Kapitel 8. Eine glückliche Rückkehr. Da irrt man sich. Worüber werden Sie denn sprechen? Über das gegebene Thema. Über die Musik im Zeitalter der Technik? Ja. Aber das umfasst doch diesen ganzen Vortragszyklus. Ich möchte das Wesentliche des gegebenen Themas behandeln. Sie verfügen allerdings über einen ganz besonderen Erfahrungsschatz. Jeder Mensch spricht in angemessener Weise nur über ein besonderes Erfahrungsgebiet. Aber Ihre Erfahrung erstreckt sich nur auf eine Art von Musik, auf die, die Ihren Ruf geschaffen hat. Ich mag diesen Ruf nicht. Den Ruf eines Avantgarde-Musikers. Ich bin weder Musiker noch Avantgardist. Wollen Sie damit sagen, dass die konkrete Musik überholt ist? Die Leute lieben das Neue. Aber das Neue von heute wird das Vergangene von morgen sein. Heißt das, dass Sie der konkreten Musik abschwören? So wie Sie die Leute aufgefasst haben und dabei stehen geblieben sind, ja. Spielen Sie damit auf die Neugier für das Absonderliche, auf die Schwärmerei für die Technik oder auf das Missverständnis einer gewissen Ästhetik an? Auf alles da, ja. Sie streben also nach Musik schlechthin. In einem gewissen Sinne, ja. Welches sind Ihre Werke? Ich bin kein Komponist. Sie haben aber doch komponiert. Ich habe eine Anzahl von Etüden ausgeführt, wie sich ein Forscher bestimmte Beweise verschafft, um seine Theorien nachzuprüfen. Sie sind also Theoretiker? Nein, Experimentator. Um auf musikalischem Gebiet experimentieren zu können, muss man doch Musiker sein. Ich bin nur ein Musikliebhaber. Muss man doch Musiker sein. Ja, in der Tat. In erster Linie sind Sie Wissenschaftler. Sie möchten also, dass man Sie als Forscher auf dem Gebiet einer wissenschaftlichen Musik vorstellt. Das auf keinen Fall. Oh, Monsieur Schäfer, es ist schier unmöglich, Sie zutreffend vorzustellen. Versetzen Sie ein Adjektiv, dann geht es. Ich verstehe. Sie haben gesagt, Forscher auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Musik. Sagen Sie, wissenschaftlicher Forscher, ich hoffe es wenigstens, nach einer elementaren Musik. Gut. Welches wären die Elemente einer elementaren Musik? Die musikalischen Objekte. Ja, und welches sind die musikalischen Objekte? Alles, womit man Musik machen kann. Die Musikatome. Ach so, wie in der Malerei Formen und Farben oder in der Geometrie Flächen und Volumen oder für die Materie Moleküle und Kristalle. Wenn Sie wollen. Also doch eine wissenschaftliche Musik. Nochmals nein, ein wissenschaftliches Herangehen an die Musik. Ja, ich sehe das aber nicht gleich. Nein. Warum? Ich werde Ihnen die Sphinx-Frage stellen. Sie kennen sie doch? Oh, ich denke, welches Geschöpf ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig? Antwort, der Meermensch. Als Kind kriecht er auf allen Vieren, als Mann geht er auf seinen Beinen und wenn er alt ist, am Stock. Das meinen Sie doch. Ja. Ja und? Was ist reiner Gedanke am Morgen, reine Materie am Mittag, reines Fleisch am Abend? Ja, niemand kann der Sphinx antworten, wenn man ihm die Antwort nicht vorsagt. Ich will es tun, das ist die Musik. Gewiss, ich hätte es mir schon denken sollen. Aber warum? Warum? Im Denken des Komponisten, reiner Gedanke. Bei der Ausführung, reine Maschinerie des Instrumentes. Bei der Perzeption, reiner Sensibilität des menschlichen Ohres. Man muss demnach Philosoph, Techniker und Musiker sein. Ein wenig, in der Tat. Und die Musikwissenschaft müsste also für ihr Fachgebiet gleichzeitig beim Philosophen, beim Techniker und bei der eigentlichen Musik Anleihen machen. Wollen Sie das sagen? Vielleicht. Es geht aber vor allem darum, ihre Einheit zu finden und den spezifischen Zugang zu ihr. Haben Ihnen dieses, unser Zeitalter und seine Maschinen dabei geholfen? Ist das hier nicht die Frage? Das ist tatsächlich die Frage. Voulez-vous traduire mon propos? Wollen Sie bitte von jetzt an Übermittler meiner Gedankengänge sein? Gern. Von Paul Valéry stammt der Satz, ich weiß nur das, was ich zu machen weiß. Was können wir nun wirklich Neues auf dem Gebiet der Musik machen? Bevor wir von Klangfarben und neuen Instrumenten sprechen, wollen wir einmal sehen, ob es die Maschinen schließlich ermöglichen, auf die Zeit, die Energie, die Form und die Materie selbst der Klänge einzuwirken. War der Klang ein Gefangener der Zeit? Jeder Klang war eng mit seiner sichtbaren physikalischen Ursache verbunden. Ein energetisches, nicht umkehrbares Phänomen beherrschte die Klangerzeugung. Sobald diese Energie erschöpft war, verklang der Ton. So war jeder Klang ephemer und sterblich, anekdotisch und historisch. Nunmehr können wir ein Klangfragment der Geschichte, der Anekdote, der vergehenen Zeit entreißen, es isolieren, wiederholen, ihm Dauer verleihen. Wir wollen diese einfache Anekdote in der Zeit verlängern. Oder möchten Sie im Gegenteil sehen, wie dieses Objekt gebaut ist und Schnitte darin vollziehen, wie ein Biologe, der eine Zelle mit dem Mikroskop beobachtet. Ein Schnitt, ein anderer. Und noch einer. Wollen Sie Zeuge einer anderen Macht sein, die uns gegeben ist? Wir haben den Klang der Dauer entrissen. Werfen wir ihn nun in den Raum. Man wird einwenden, dass wir mit einem Geräusch spielen, das nichts Musikalisches an sich hat. Wir kommen darauf noch zurück. Um die Ungläubigen überzeugen zu können, befindet sich auf dem Tisch ein Klang, dessen musikalische Reinheit und kristallinische Klarheit nicht geleugnet werden können. Kapitel 9. Von der Schwierigkeit des Beginnens. 3. April. Note, Schlüssel, Notenlinien entsprechen so sehr der klassischen Musik, dass man Partitur und Werk gleichsetzen kann. Sie ist dessen exakter Aufriss. Die Meister der Abstraktion beteuern, sie sei das Werk selbst. Aber ein Drehen am Plattenspieler, ein Verstellen des Potentiometers haben unvorhersehbare Auswirkungen, oder zumindest welche, die wir noch nicht vorhersehen können. So erfüllt uns zwischen tastenden Betätigungen und ungleichen Auswirkungen, die vom Alltäglichen zum Seltsamen reichen, Schwindel. Es liegt ein Ärgernis vor. Diesem Ärgernis werden wir uns fortan stellen müssen. 8. April 1951. Wie soll man die Angst, die Verstimmung, manchmal Wut beschreiben, die die Konzeption eines neuen Werks konkreter Musik begleiten. Kapitel 10. Klangbotanik. Studios hat kreuzen lassen. Gleich bei seiner zweiten Sitzung im Studio war er zum Kern der konkreten Musik vorgedrungen. So ein Bursche fragt nach keinerlei Erklärung und macht sich an die Arbeit, und zwar exakt an dem Punkt, an dem die Arbeit sich befindet. 18. April. Angesichts eines solchen Ansinnens fühle ich mich immer zerrissen zwischen dem Verlangen, ihm nachzukommen, und der Furcht, das Team zu überlasten. Ich nutze die Gelegenheit, die Rolle der möglichen neuen Mitarbeiter an der konkreten Musik für die Zukunft zu skizzieren. Erstens, Liebhaber. Sie kommen ab und zu hören und diskutieren. Zweitens, Kompagnons, Tonregisseure, Theater- oder Filmregisseure, machen selbst keine konkrete Musik, verwenden sie aber. Drittens, Praktikanten. Nach einer Unterrichtung, wann werden wir in der Lage sein, diese zu definieren? beteiligen sie sich an unseren Arbeiten. Ihr Schicksal wird von ihren konkreten Gaben abhängen, von unserem Budget, von der Verfügbarkeit des Studios. 23. April. Die Zeit drängt, denn wir müssen eine Vorführung zum Jahresende vorbereiten, von der unmittelbar das spätere Budget für Forschungen abhängt. Die Studioarbeiten haben uns aufgehalten. Man muss einräumen, dass ich Orphée nicht mit vollständig neuen Elementen werde verwirklichen können, wie ich es gewünscht hätte, aus technischen wie aus ästhetischen Gründen. Ich bitte also Pierre Henry, dem ich den Originalentwurf von Orphée auseinandergesetzt habe, mit Hilfe der Zettel all unserer Platten Elemente zu finden, die entweder als Materialien oder sogar direkt als im Werk verwendbare Sequenzen dienen könnten. Es wird stärker ein dramatisches Werk, ein Ausstellen gegenübergesetzter Muster. Aber könnten wir es besser machen? 24. April. Allgemein schlechte Stimmung im Studio. Ich bin gereizt. Wir beschäftigen uns mit den Ventilatoren, mit Technikfragen, mit verspäteten Begleitscheinen. Ist dieses Studio mitten in Utopia erbaut? Studio mitten in Wahnsinn Utopia erbaut? Ich frage mich, ob meine Hartnäckigkeit nicht Wahnsinn ist. 27. April. Beginne eine recht zufriedenstellende Arbeit mit den gestern gemachten Kopien, die ich mit nach Hause genommen habe. Kopien. Ich forme ein Puzzle. Jedoch werde ich die Platten nicht so, wie sie sind, verwenden. Ich werde nur ein paar Rillen der einen oder der anderen nehmen. Es ist das Material, das mich interessiert. Natürlich fehlt es mir an vielen Platten für mein Puzzle. Und die Einheit des Stils schreibe ich jetzt schon ab. Die Einheit des Stils schreibe ich jetzt schon ab. 30. April. Das Studio ist ein Schlachtfeld. Frage mich, ob. Kapitel 11. Hartnäckigkeit nicht. Wahnsinn. Der Autor in der Hölle. Erster Mai. Thema des schlechten Gewissens. Eines der ältesten Themen der konkreten Musik, wie ich es vom Beginn dieses Tagebuchs an bei meinem Eintritt ins Studio sorgfältig vermerkt habe. Wenn ich das Studio erschöpft verlasse und ins Konzert gehe, oder wenn ich mich ans Klavier setze, so erscheint mir die echte Musik, wie die Ruhe der Seligen nach den Fratzen der Verdammnis. 2. Mai. Warum macht man beständig das Gegenteil von dem, was man mag? Weil man, da man nicht in der Lage ist, es voll und ganz zu verwirklichen, versucht es durch indirekte, zweifelhafte Mittel zu erreichen. Ich bin gereizt. 5. Mai. Die ganze Woche nichts notiert. Keine Zeit gehabt. 5. Mai. Es war eine Woche vergeudeter Zeit, der Misserfolge, der Entkräftung. 7. Mai. Ekel. Kaum befinde ich mich im Studio, erfasst mich eine Art Ekel. Überfluss an Material, ex- extreme Schwierigkeit, es zusammenzufügen oder es sich entwickeln zu lassen. Ich hatte mich auf die neuen Apparate verlassen. Ekel. Das Tonband mit 12 Tönen liefert eine Menge Nebengeräusche. Das Tonbandgerät mit 3 Spuren ist äußerst schwerfällig zu bedienen und das mit Schiebetechnik ist immer noch nicht aufgebaut. Wir sind daher gezwungen, erneut den Plattenspieler zu verwenden. Allein Pierre Henri fühlt sich mit seiner instinktiven Arbeitsweise wohl. Zehnter Mai. Ich war bei der Vernissage der Ausstellung Mai im Palais de Tokio. Wie könnte man nicht wieder einmal überrascht von der Verwandtschaft zwischen konkreter Musik und moderner Malerei sein? Seit langem regen sich die Menschen vor den Gemälden nicht mehr über das Fehlen eines Themas auf, denn die Gemälde erzählen kein Thema, genauso wenig wie sie eine Landschaft oder ein Stillleben beschreiben würden. Die interessantesten Gemälde sind die, bei denen das formale Element so zurückhaltend, so vereinfacht ist, dass sich daraus ein Eindruck von Schönheit verbreitet, was zu dem Gedanken führt, dass die brauchbarsten Stücke in der konkreten Musik die sind, die, weit entfernt sich auf musikalische Weise im klassischen Sinne ausdrücken zu wollen, eine einfache Form, ein schönes Material veranschaulichen. Kapitel 12 brauchen wir noch. Krass. Gern. Das war, glaube ich, gut. Kapitel 12. Also, ich versuche es halt Auton irgendwie hinzukriegen. Das brauchen wir jetzt wahrscheinlich menos. Ein paar Mal. Auton timori menos. Auton timori menos. Auton timori menos. Das war, glaube ich, gut. Auton. Ja. Das zweite war, glaube ich, okay. Kapitel 12 brauchen wir. Auton timori menos. Könnte man natürlich auch dann sagen. Dann nochmal das Wort. Auton timori menos. Schon klar. Auton timori menos. Trio mit sich selbst. Auton timori menos. Trio mit sich selbst. Nach dem musikalischen Universum mussten wir das des Textes aufgeben, den Modulationen der menschlichen Stimme entsagen, uns vom Ausdrücklichen abwenden. Man forderte uns zu Beschwörungen ohne Bezüge zu irgendetwas auf. Schäffer unterwegs. Hörstück von Gregor Glogowski. Mit Auszügen aus À la recherche d'une musique concrète von Pierre Schäffer. Aus dem Französischen von Tobias Scheffel. Es sprachen Roman Kurz und Pierre Schäffer im Originalton. Ton und Technik Julia Kümmel, Ursula Potyra und Thomas Rombach. Musik und Regie Gregor Glogowski. Produktion Hessischer Rundfunk 2018. Dramaturgie Ursula Ruppel.